Es geschah ein Jahrzehnt nach dem Tod des großen Pharaos Ramses IV. Da drangen goldgierige Grabräuber in Ramses Grabtempel ein, nachdem es schon viele vergeblich vor ihm versucht hatten. Sie stahlen alles, was sie finden konnten, und zuletzt öffneten sie sogar den Sarkophag des toten Pharaos. Dort entdeckten sie es endlich, im Kopfschmuck der Mumie. Das Wertvollste, was der Pharao im Leben besessen hatte, einen riesigen, rotglühenden Rubin. Dieser Edelstein war nicht nur unermesslich kostbar, sondern ihm wurden auch magische Eigenschaften zugesprochen. Doch die Räuber kamen nicht weit mit ihrem Schatz. Der Fluch des Pharaos traf sie, so wird berichtet. Noch im Grab von Ramses starben sie alle an einem geheimnisvollen Gift. Alle, bis auf einen. Der konnte mit dem Rubin entkommen. Und er versteckte ihn an einem sicheren Ort, irgendwo in der Wüste. Dann starb auch er an dem Biss einer unheimlichen roten Schlange. Es war eine Schlange, wie sie noch nie jemand in dieser Gegend gesehen hatte. Aber die Geschichten um den Rubin lebten weiter. Und seit dieser Zeit machten sich immer wieder Forscher und Abenteurer auf die Suche. Auf die Suche nach dem magischen Ramses-Rubin. Jahrhunderte später, weit weg, in Europa. Wie schön ist es doch, wieder zu Hause zu sein. In meinem Lieblingssessel vor dem Kamin und gemütlich die Zeitung lesen. Nanu, was steht denn hier? Wie wir aus sicherer Quelle wissen, ist der berühmte Abenteurer Joe Freeman... Joe Freeman? Die meinen ja mich. Mal sehen, wie es weitergeht. Ist der berühmte Abenteurer und so weiter. Aha. Vorgestern am 6. Oktober 1910 von einer geheimen Mission in unsere Stadt zurückgekehrt. Ja, das stimmt allerdings. Ich möchte aber zu gerne wissen, aus welcher sicheren Quelle Sie das wohl wissen. Joe Freeman hat, wie es heißt, einer bekannten Persönlichkeit aus einer höchst gefährlichen Lage geholfen. So. Dabei soll es um gestohlene Geheimpapiere gegangen sein. Auch richtig. Wie kann dieser Schreiberling das bloß erfahren haben, dieser Moment, hier unten steht sein Name. Linda Lovely. Linda? Linda Lovely? Also eine Reporterin. Tüchtig, gebe ich ja zu. Aber viel zu neugierig für meinen Geschmack. Was denn? Das Telefon? Sonderbar. Wer ruft mich denn um diese Zeit noch an? Es ist doch gleich Mitternacht. Joe Freeman? Ach, Sie sind es, Professor Articus. Alter Freund, ich wollte Sie gleich morgen früh aufsuchen. Wie bitte? Sie sind im Museum? Mitten in der Nacht? In der ägyptischen Abteilung? Aber warum flüstern Sie denn, Professor? Was sagen Sie da? Sie glauben, Sie sind nicht allein? Aber wer sollte denn... Wie? Sie haben einen sensationellen Fund gemacht im Sarkophag des Pharaos. Ramses des Vierten. Ich verstehe, ein bebilderter Papyrustext, eingerollt im Königsstab neben der Mumie. Was für ein Hinweis. Ein Hinweis auf den magischen Ramses-Rubin. Das müssen Sie mir näher erklären. Professor? Professor? Sind Sie noch dran? Professor, was war denn das gerade für ein Lärm bei Ihnen? Professor! Warum sagen Sie nichts mehr? Was war das für ein Geräusch da eben? Es klang fast, als wäre etwas hingefallen. Etwas Schweres. Er muss aufgelegt haben. Vermittlung! Vermittlung! Wir sind unterbrochen worden. Hallo? Hallo! Ach, zwecklos. Das wird viel zu lange dauern. Merkwürdig. Der Professor hätte unser Gespräch doch niemals so einfach abgebrochen. Ohne Erklärung. Und wieso glaubte er nicht allein zu sein? Mitten in der Nacht zwischen all den Ausstellungsstücken. Da stimmt etwas nicht. Das spüre ich. Aber vielleicht ist er ja auch bloß vor Aufregung ohnmächtig geworden. Egal, das werde ich herausfinden. Ich muss auf der Stelle ins Museum. Her mit den Autoschlüsseln. Hoffentlich komme ich nicht schon zu spät. Nur wenige Minuten später hält Joe Freeman vor dem Museum. Er springt aus dem Wagen und hechtet die Treppenstufen zum Eingang hoch. Ob er die Tür einschlagen soll oder besser das Fenster? Er rüttelt an der Klinke, aber was ist das? Die schwere Eingangstür lässt sich einfach öffnen. Sie ist nicht wie sonst um diese Zeit fest verschlossen. Ohne zu zögern betritt Joe die kühle Eingangshalle des Museums. Die Tür fällt hinter ihm mit einem lauten Knall ins Schloss. Erst ist die Tür nicht abgeschlossen und dann hier drinnen alles dunkel. Seltsam. Sehr seltsam. Keine der Gaslampen brennt. Professor? Professor Atticus? Sind Sie hier? Professor? Keine Antwort. Wenn ich mich recht erinnere, muss da hinten eine Treppe sein, die nach oben führt, zur ägyptischen Abteilung. Richtig, hier ist sie. Vielleicht ist der Professor noch dort. Professor! Wieder nichts. Am besten, ich schau mal nach. Nimmt in dieser Treppe gar kein Ende. Doch, jetzt. Geschafft. Und wie weiter? Rechts oder links den Gang runter? Moment, das Telefon. Das Telefon ist, glaube ich, im letzten Raum auf dieser Seite. Also hier lang. Das hat wehgetan. Wer steckt denn hier so eine Riesenvase mitten in den Weg? Ja, je. Oder ist es etwa eine Urne? Hoffentlich ist das gute Stück heil geblieben. Mist! Mein armer Fuß schon wieder gestoßen. Lass mal sehen. Fühlt sich diesmal ziemlich hart an. Eine Statue. Das ist eine gewaltige Katze aus Stein. Ach, auch das noch. Ich bin dieses Herumtappen ziemlich leid. Hilft nichts. Vorwärts. Aha, hier muss es sein. Der letzte Raum am Ende des Ganges. Mal sehen, was uns hier erwartet. Nun, wieso ist es hier heller als auf dem Gang? Es kommt wohl von dem Mondlicht. Da sind zwei große Fenster. Und das Licht spiegelt sich in dem ganzen Gold und Silber. In den Vitrinen an der Wand. Hier war ich doch schon mal. Das sind Grabbeigaben aus ägyptischen Gräbern. Und da sind sogar Edelsteine und Juwelen. Aber was ist das für ein großes schwarzes Ding? Mitten im Raum. Was könnte das sein? Mal fühlen. Ziemlich kalt wie Stein. Noch eine Figur? Diesmal liegend? Nein, dafür ist es zu eckig. Und das hier oben? Das könnte ein Deckel sein. Er lässt sich verschieben. Jetzt weiß ich, was das ist. Ein steinerner Sarg, ein Sarkophag. Von einem Pharao wahrscheinlich. Aber träume ich da in seinem Innern? Leuchtet da nicht irgendetwas? Ich muss... Den Deckel noch ein Stück zur Seite schieben. Was bin ich denn da mit dem Fuß gestoßen? Gegen eine Petroleumlampe. Die kommt ja wie gerufen. Zum Glück habe ich immer Streichhölzer in meiner Tasche. Hier sehen Sie. Die Lampe brennt. Jetzt kann ich in diesen Sarkophag hineinleuchten. Wow. Mann, oh Mann. Eine Mumie. Und was für eine. Das muss eine Königsmumie sein. Mit einer Goldmaske. Aber was liegt denn da auf der Mumie? Schwarzes Seil? Na nun, bilde ich mir das nur ein, oder? Das Seil bewegt sich. Das ist gar kein Seil, sondern eine Schlange. Bleib da, du Biest. Sie richtet sich auf. Die ist ja riesig. Eine riesige schwarze Kobra. Hilfe! Ganz ruhig, ganz ruhig. Und geh langsam rückwärts. Ganz langsam und vorsichtig. Hoppla! Was? Fast würde ich darüber gefallen. Das ist doch der Professor. Fast hätte ich die Schlange vergessen. Sie ist weg. Joe, sind Sie das? Aber ja, Professor. Was ist passiert? Warum liegen Sie am Boden? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Bin ich gestürzt oder hat mich jemand niedergeschlagen? Aha. Plötzlich war alles schwarz um mich herum. Kommen Sie, Professor, ich helfe Ihnen. Hoch. Ja. Wir haben telefoniert, Professor. Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, etwas sehr Wichtiges. Ach ja, das Papyrus. Ich habe es in meiner Jackentasche. Genau hier. Na du, es ist verschwunden. Also doch, jemand hat es gestohlen. Macht nichts. Wie bitte? Ich habe das Papyrus ganz genau abgezeichnet. Tja, wohl in weiser Voraussicht. Und die Zeichnung habe ich im Sarkophag versteckt. Da, noch bitte, hier. Ein gutes Versteck. Schließlich war hier auch das Papyrus verborgen und das schon jahrhundertelang. So, worauf warten Sie noch? Kommen Sie hier mit der Lampe und sehen Sie sich das an. Sieht aus wie eine Karte. Ein Stück von einer Karte. Aus meinen Unterlagen weiß ich, dass es davon vier geben muss. Vier Kartenteile? Na, genau. Hinweise darauf, wo der magische Ramses-Rubin versteckt worden ist. Aha. Und dieser Rubin besitzt er wirklich magische Eigenschaften? Also ist es überliefert. Er soll Ramses IV. Vom Gott Horus geschenkt worden sein. Horus? Wer ist denn das? Der Welt- oder Lichtgott. Aha. Die Mumie von Ramses IV. Haben Sie ja bereits gesehen, Joe. Sie liegt hier in Ihrem Sarkophag, aber die Stelle im Kopfschmuck, da wo der Rubin war, die ist leer. Professor! Ich würde dem Pharao gerne seinen Rubin zurückgeben. Na, und all den Menschen, die ihn hier im Museum sehen könnten. Vorsicht, Professor, bewegen Sie sich nicht. Hinter Ihnen ist eine Schlange. Eine Schlange? Etwa eine Naya-Naya? Eine was? Eine Naya-Naya. Kobra oder auch Brillenschlange genannt. Übrigens sehr giftig. Ja, ich denke am besten, Sie bewegen sich nicht. Aber warum denn? Na, wegen der Naya oder Kobra. So, nein, das ist doch nur Kleopatra. Kleopatra? Meine zahme Kobra. Und diese Kleopatra da, die beißt nicht? Doch. Aber nicht jeden Menschen. Manchmal glaube ich, Ramses der Vierte hat sie mir geschickt bei einer meiner Ausgrabungen, um mir zu helfen. Ja, sehr, sehr beruhigend. Joe, wir müssen sofort nach Ägypten. Ja, einverstanden, aber wo sollen wir mit der Suche nach dem Rubin anfangen? Ja, das verrät uns unsere Karte. Das hier ist der Nil. Auf seiner östlichen Seite ist ein Kreuz. Und dort zeigt auch die Königsfigur hin. Ich glaube, ich weiß, welcher Ort gemeint ist. Und welcher? Es ist Abu Simbel, westlich von Aswan, ein geheimnisumwitterter Ort mitten in der Wüste. Dort beginnen wir mit unserer Nachforschung. Was war das? Das muss die Tür des Museums gewesen sein. Sie ist zugeschlagen. Das heißt, es war noch jemand hier. Ich denke, wir müssen uns beeilen. Wer immer Ihnen das Papyrus gestohlen hat, Professor, führt sicher nichts Gutes im Schilde. Und mit dieser Befürchtung hat Joe Freeman mehr als recht. Denn kurze Zeit später wird ein Telefongespräch geführt von einem unauffälligen kleinen Café aus, ganz in der Nähe des Museums. Hallo? Mr. Hitz? Hier ist Sly Woods. Ja. Ich habe dem Professor abgenommen. War kinderleicht. Ein kleiner Schlag hat genügt. Ja, darin besitze ich ja Übung. Als ehemaliger Preisboxer. Ach ja, leider ist mir ein kleiner Schönheitsfehler unterlaufen, Chef. Der Professor besitzt eine Kopie von dem Papier, von dem Dings. Er will sich mit diesem Freeman gleich morgen auf den Weg machen. Ich konnte sie zum Glück belauschen. Ja. Wir werden schneller sein als Sie. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja. Aber ja, Mr. Hates, Sie bekommen den Stein. Koste es, was es wolle. Dafür werde ich schon sorgen. Der Ramses-Rubin wird die Krönung in Ihrer Sammlung seltener Edelsteine sein. Ja, ja, Chef. Wiederhören. Danach treffen verschiedene Personen heimlich ihre Reisevorbereitungen. Und wie geplant brechen Joe Freeman und Professor Arcticus schon früh am nächsten Morgen auf. Dabei ahnen sie nicht, auf welch gefährliche Jagd sie sich einlassen. Bis Nuweiba, der ägyptischen Hafenstadt am Roten Meer, reisen sie auf dem Wasser. Aber dort steigen sie auf ein ganz besonderes Luftschiff. Nichts als Sand unter uns. Hier wären wir selbst mit dem Expeditionsmobil nur langsam vorwärts gekommen, Professor. Richtig, Bro. Ihre Idee mit dem Heißluftballon war wirklich genial. Danke. Und mit dem Ballon wirken wir außerdem wie harmlose Touristen. Noch ein Vorteil. Gute Arbeit, Joe. Und Ihr Freund, der Pilot, erwartet uns dann später mit unserer gesamten Ausrüstung in Luxor. Einfach großartig. Ja. Bisher hatten wir Glück und wenn es so weitergeht, dann... Haben Sie das auch gehört, Professor? Nein, was denn? Na, dieses Geräusch. Psst. Hören Sie doch. Ein Zischen. Hey, unser Ballon wird doch wohl kein Loch haben. Dann sitzen wir gleich in der Wüste fest. Ein Loch? Sie meinen, der... Ja, jemand könnte die Ballonhülle beschädigt haben. Am besten, ich klettere mal hoch und suche das Loch so schnell wie möglich. Aber seien Sie vorsichtig, Joe. Ja, mach ich. Merkwürdig. Ich kann nichts finden. Und das Geräusch ist auch weg. Übrigens, Joe, was ich Ihnen noch sagen wollte. Während der Schiffsüberfahrt sind mir zwei Männer aufgefallen. Mir auch. Sie meinen die zwei, die sich immer so verdächtig in unserer Nähe herumgedrückt haben. Genau. Der eine kam mir irgendwie bekannt vor. Ich meine den mit dem Monokel im Auge, der immer die linke Hand versteckt gehalten hat. Tatsächlich? Ja. Und dann war da noch so eine neugierige Frau mit dunkler Sonnenbrille. Die hat mir andauernd verdächtige Fragen gestellt. Verflixt, ich kann einfach nichts finden. Achtung, ich komm wieder runter. Nicht so stürmisch, Joe. Ihr Korb wackelt schon bedenklich. Da war es wieder. Das Geräusch. Hier? Bei mir? Und nicht oben am Ballon? Da fällt mir etwas ein. Na sowas, Professor. Das Zischen scheint ja fast aus Ihrem Expeditionsrucksack zu kommen. Ja. Ja, das wollte ich Ihnen ja gerade erklären, Joe. Ach, Professor, könnten Sie vielleicht mal den Rucksack aufmachen? Ja, wenn Sie meinen, Joe, ich kann es Ihnen genauso gut zeigen. Bitte. Ach, ist mir doch. Ein blinder Passagier, der auch noch beunruhigende Geräusche macht. Kleopatra. Naja, ich habe sie bis jetzt auf jede Reise mitgenommen. Vielleicht kann sie uns ja noch irgendwie nützlich werden. Wie soll uns denn eine Schlange nützlich werden? Schauen wir lieber mal auf die Karte, Professor. Ja, gute Idee. Hier. Hier ist sie. Die Zeichnung da, Professor, sieht aus wie ein Tier mit Hörnern. Stimmt, Joe. Das ist Chnum, der Gott mit dem Widderkopf. Was? Ein Gott mit dem Kopf eines Widders? Ja. Die ägyptischen Götter werden meist mit Tierköpfen dargestellt. Aha. Und der Ort, der auf der Karte eingezeichnet ist? Ja. Nach unserem Kompass müssten wir ihn fast erreicht haben. Sehen Sie doch, Professor. Wo? Da unten im Sand. Wahrhaftig. Wie interessant. Das sieht aus wie große Steinbrocken. Na, ich glaube nicht, dass so etwas in der Natur vorkommt. Vielleicht ist es ein bisher unentdecktes Bauwerk. Das wäre ja großartig. Ich bereite sofort alles zur Landung vor. Ja. Hastig stellt Joe den Brenner. Die Luft im Ballon wird nun kühler und der Auftrieb geringer. Und langsam sinkt der Ballon nach unten. Mit einem sanften Plumps landet er im Sichtbereich. Schnell klettern beide herauf. Der Professor macht sich sofort zu den Steinen auf, die sie von oben gesehen haben. Joe aber füllt noch rasch die Säcke, die am Korb befestigt sind, um den Ballon am Boden zu halten. Den Sand dafür findet er hier in Hülle und Fülle. Haben Sie schon was gefunden, Professor? Nein, noch nicht. Und was ist da hinten? Waren Sie da schon? Nein. Sehen wir mal zusammen nach. Aha. Oh, ist das heiß. Ob wir schon daran vorbeigelaufen sind? Ja, ich weiß nicht. Aus der Nähe betrachtet entpuppen sich diese Steine alle als ganz normale Felsen. Ja, leider. Vielleicht haben wir von oben nur eine Fata Morgana gesehen, wo in Wirklichkeit Sand war. Ja, kann sein. Diese Art Luftspiegelungen kommen hier sehr häufig vor. Mhm. Wollen wir noch weitersuchen? Nein. Dann gehen wir zum Ballon zurück. Ihr Rucksack ist aufgegangen, Professor. Soll ich ihn wieder schließen? Was? Da sehe ich lieber erst mal nach, ob nicht... Tatsächlich. Kleopatra! Ja, was ist denn mit ihr? Sie ist verschwunden. Ach, wie schade. Vielleicht ist sie rausgeschlüpft, als ich den Rucksack dort drüben abgesetzt habe. Ach, oh nein, Professor. Wir waren an so vielen Stellen. Die meinen doch nicht etwa, wir sollten Kleopatra jetzt überall suchen. Eine Schlange im Wüstensand. Und ob ich das meine? Ohne Kleopatra verlasse ich diesen Ort nicht. Auch das noch. Dann suchen wir lieber weiter, bevor es dunkel wird. Thank you. sind wir hier schon gewesen, Joe? Ich weiß nicht. Vielleicht vor Stunden. Hm. Es sieht alles so gleich aus. Joe, unter dem Sand hier, das sind Steinplatten. Vorsicht, Professor! Zurück! Hey. Danke, Joe. Das war knapp. Das kann man wohl sagen. Wenn Sie mich nicht zurückgerissen hätten, wäre ich in diese Schlangengrube gefallen. Oh, sehen Sie sich das an, Professor, da unten da. Wimmelt es nur so von Schlangen und Skorpionen. Mhm. Mhm. Lauter Kleopatras. Aber wo kommt denn diese Grube so plötzlich her? Ein geheimer Mechanismus. Aha. Die Steinplatte am Boden hat sich zur Seite bewegt. Die alten Ägypter haben sich eine Menge teuflischer Fallen für Grabräuber ausgedacht. Für Grabräuber? Ja. Es heißt, der Tod kommt auf schnellen Schwingen zu denen, die die Ruhe des Pharaos stören. Aber das bedeutet... Das bedeutet... Die... Genau. Wir haben etwas gefunden, Joe. Und hier ist auch Kleopatra. Wie nett. Verblüffend. Ich hätte sie nie von den anderen unterscheiden können. Bestimmt wollte sie uns den Weg zeigen. So, sehen Sie doch dort im Felsen. Sieht aus, als hätte man dort einen Eingang hineingehauen. Das stimmt. Ich habe eine Fackel im Rucksack. Gut. Zünden wir sie an und gehen mal rein. Mhm. Bemalte Säulen und Wände. Wo sind wir hier, Professor? Aus wie in einem Grabtempel. Merken wir uns besser den Weg, den wir gehen. Manche Gräber waren als Labyrinth angelegt, aus dem man nie mehr herausfinden konnte. Kein schöner Gedanke, ewig in dieser Kälte und Dunkelheit bleiben zu müssen. Hier geht es um die Ecke. Langsam, Joe. Es gibt auch Gräber mit tiefen Schächten, die sich plötzlich vor den Füßen auftun. Oder Säulen, die umstürzen. Da heißt es, die Augen offen halten. Mhm. Oh, aber hier erwartet uns nur ein weiterer Raum. Das muss die eigentliche Grabkammer sein. Sehen Sie doch schon. Grabstelen mit Hieroglyphen. Und da ein offener Sarkophag. So einer wie bei Ihnen im Museum. Ja, leuchten Sie mal hinein, Joe. Okay. Eine Mumie. Leider nicht sehr gut erhalten. Und nirgendwo der leiseste Hinweis auf ein zweites Papyrus. Aber vielleicht unter der Mumie. Nein. Wir rühren sie besser nicht an. Sie könnte sonst zu Staub zerfallen. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das Papyrus hier irgendwo versteckt ist. Nur wo? Was bedeuten eigentlich die Hieroglyphen hier auf der Säule, Professor? Nun, auf der Grabstele hier neben mir steht der Name Horus. Auf der dort Anubis und auf der dort hinten Tod. Das sind alles bedeutende Götter. Ah ja, aber was steht hier? Ich meine direkt neben der Mumie. Nun, das sind auch Hieroglyphen. Jedes Bild steht für einen bestimmten Buchstaben. Und? Das Bild, das so aussieht wie eine Tasse, ist ein C. Aha. Die Schleife, ein H. Die Schlangenlinie, ein N. Der kleinere Vogel, ein U, und der Raubvogel, ein M. Das ergibt? Chnum. Den Namen Chnum. Chnum. Ist das nicht dieser Gott mit dem Widderkopf, der auch auf unserem Papyrus ist? Ja. Moment mal, Joe. Das ist es. Wir müssen uns die Grabstele genauer zeigen. Richtig. Vielleicht lässt sie sich bewegen. Oder sie ist ihnen wohl. Na, Fehlanzeige. Schade. Das Auge von diesem Radvogel hier auf der Säule, ich meine von dem letzten Buchstaben, dem M, ist eigentlich viel zu groß. So, das Auge! Hm? Es ist hohl und darin steckt etwas. Ja, ja, warten Sie, Professor. Ich hole es ja raus. Ja, tatsächlich ein zusammengerolltes Papyrus. Sehen wir es uns an. Mhm. Eine Karte. Sie passt haargenau zu unserer ersten. Nur ist diesmal ein anderer Gott zu sehen. Und das rote Kreuz ist weiter oberhalb am Nil. Dieser Ort liegt im Tal der Könige. Ich muss unser zweites Papyrus auch sofort kopieren. Da war ein Geräusch daraus. Klang fast, als würde ein Flugzeug landen. Beeilen Sie sich lieber mit dem Abzeichen, Professor. Nein, nein, ich bin gleich fertig. So, und die Zeichnung stecke ich zu Cleopatra in den Rucksack. Da kommt jemand. Ganz weg. Guten Tag, mein Herr. Na sowas. Sie sind doch einer der zwei Männer vom Schiff. Gut beobachtet. Und Ihr Freund ist nicht dabei? Oh, ist nicht mein Freund. Eher mein Assistent. Haben Sie hier eigentlich etwas Interessantes gefunden? Und doch, eine Schlangengrube. Oh, an der bin ich schon vorbeigekommen. So, aber den bemerkenswertesten Fund haben wir hier gemacht. Ich wusste es. Zeigen Sie mir. Professor. Schauen Sie mal in den Sarkophag dort. Ja, aber das tue ich doch sofort. Oh, eine Mumie. Sonst nichts. Das wäre ein scheußlicher Anblick. Sehen Sie doch, Professor, er hat vor Schreck seine linke Hand aus der Tasche genommen. Die er sonst immer versteckt hält. Hm? Aber das ist ja gar keine Hand, sondern eine Stahlklaue. Jetzt weiß ich auch, wer das ist. Geben Sie es zu, Sie sind Mr. Hayes, dieser verbrecherische Sammler. Ich weiß sogar, wo Sie Ihre Hand verloren haben. Nämlich in Indien, wo Sie dem Maharaja seinen größten Diamanten gefohlen haben. Treffer, wie schön, dass man mich kennt. Und nun Hände hoch und her mit dem Papyrus. Eine Pistole. Mist, wir haben unsere Waffen im Ballon zurückgelassen. Nun geben Sie mir endlich das Papyrus, Professor. Es steckt oben in Ihrer Jackentasche. Tun Sie lieber, was er sagt, Professor. Ihr Mann scheint zu allem fähig zu sein. Wenn es sein muss, hier. Dann. Hätte ich es doch bloß auch in meinen Rucksack gestoppt. So, das Papyrus habe ich. Aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Sie haben doch bestimmt wieder eine Zeichnung von dem Papyrus gemacht, oder? Nein. Also, wozu? Geben Sie mir Ihren Rucksack, Professor. Wie Sie wollen. Hier. Da ist ja eine Schlange drin. Weiß. Gut, dass ich ihn gleich fallen gelassen habe. Das Vieh muss aus der Schlangengrube entwischt sein. Ja. Jedenfalls bin ich mir nun sicher, dass Sie hier nichts versteckt haben können. Und nun werde ich Sie verlassen. Wir werden Ihnen bestimmt nicht nachtrauern. Nein, aber vielleicht meinem Doppeldecker, mit dem ich jetzt davonfliegen werde. Denn Sie beide kommen hier nicht mehr weg. Wie? Ich habe nämlich die Hülle Ihres Heißluftballons zerschnitten. Diesmal werde ich schneller sein als Sie. Hoffentlich haben Sie noch genügend Wasser, damit Sie nicht verdursten. Sie können ja auch zu Fuß gehen. Er ist weg. Ja, da Hinten höre ich jetzt ein Auto, das näher kommt. Hier geht's ja zu wie auf einen Bahnhof. Das kann man wohl sagen. Wir sollten uns verstecken, damit wir nicht ein zweites Mal überrumpelt werden. Einverstanden, Joe. Kommen Sie hinter die Grabstele hier. Eine Schlangengrube. Fast bin ich hineingefallen. Hallo? Ist da jemand? Die Frau mit der Sonnenbrille. Sie war auch auf dem Schiff. Tatsache. Hallo? Ob die auch hinter dem Rubin her ist? Falls ja, wird der Spaß gleich vergehen. Hallo? Ist hier wirklich niemand? Nein, nur der Geist einer Mumie. Und der Weiß sagt dir, ihr Menschen sucht nach Schätzen, aber ihr redet den Tod. Joe, das war entschieden zu viel gesprochen. Denn sie ist voller Angst gegen die Säule gelaufen. Sieht aus, als wäre sie bewusstlos. Oh. Sehen wir mal nach ihr. Ein hübsches Mädchen. Ob sie sich sehr verletzt hat? Ach was, das glaube ich nicht. Na bitte, sie kommt wieder zu sich. Ach so, so was Dummes. Dabei glaube ich gar nicht an Gespenster. Das war aber kein guter Scherz. Nein, es tut mir leid, aber was tun Sie hier? Und wer sind Sie eigentlich? Linda. Linda Lovely. Linda Lovely. Mhm. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, egal. Linda, können Sie uns mit Ihrem Auto nach Luxor bringen? Da müssen wir so schnell wie möglich hin. Mhm. Selbstverständlich. Linda Lovely, jetzt fällt es mir ein. So heißt doch auch diese lästige Reporterin. Oh, mein Kopf. Reporterin ja, lästig nein. Ich wollte eine Reportage über Ausgrabungen in Ägypten machen und auf dem Schiff habe ich sie entdeckt. Da bin ich Ihnen einfach gefolgt. So, so. Ich glaube, Joe, wir können ihr vertrauen. Wir sind auf der Suche nach einem dritten Papyrus. Vier brauchen wir, um den magischen Ramses-Rubin zu finden. Meine Nase hat mich nicht betrogen. Das wird bestimmt eine tolle Story. Ja, aber nur, falls wir vor Mr. Hates das nächste Versteck finden. Also, worauf warten wir noch? Auf ins Tal der Könige. Zum Glück hat ja Kleopatra meine Zeichnung bewacht. Brecherische Fahrt durch die Wüste beginnt. Die Reporterin Linda Lovely fährt ihren Wüsten-LKW so schnell, als wolle sie eine Wüstenrallye gewinnen. Erst als Linda vor Erschöpfung schon fast die Augen zufallen, überlässt sie Joe Freeman das Steuer. Sie fahren die ganze Nacht hindurch und am nächsten Morgen erreichen sie Luxor. Eine Stunde später startet dort ein kleines Flugzeug. Der Pilot ist Billy Speed, Joe Freemans Freund. Mit an Bord sind Joe, der Professor und natürlich Linda. Sie fliegen auf die andere Nilseite und landen an einer versteckten Stelle, im Tal der Könige. Hier will Billy auf sie warten. Unsere drei Abenteurer aber machen sich zu Fuß auf die Suche. Wie viele Gräber gibt es hier eigentlich, Professor? Ja, Linda, so genau wissen wir das nicht. Man hat bisher sicher noch nicht alle entdeckt. Ja, und wie viele hat man bisher entdeckt? Nur so 40, 50. 50? Hm. Da brauchen wir ja Wochen, bis wir sie alle abgesucht haben. Aber nein. Das Papyrus verrät uns ziemlich genau, wo wir suchen müssen. Und meine Zeichnung ist eine exakte Kopie. Aha. Und wo müssen wir suchen? Ja, auf dem Papyrus ist ein Schakal abgebildet. Das ist Anubis, der Totengott. Aha. Und sein Grab muss hier ganz in der Nähe sein. Ah ja. Hier, hier, die Wandmalerei am Eingang zu diesem Grab. Hm? Das ist doch ein Tier mit langen, spitzen Ohren. Ein Hund oder... Ein Schakal. Aha. Gut beobachtet, Linda. Gehen wir hinein. Achtet, da ist schon schon jemand vor uns im Garten. Tatsächlich. Ich glaube, ich ahne schon, wer das ist. Schleichen wir uns etwas näher ran. Gut, tun wir das. Hier in dieser Nische können wir uns gut verstecken. Ich hab doch einmal deinen Kopf rein. Und ich muss meine Fäuste. Dachte ich's mir doch. Mr. Hiltz und sein Komplize. Aber warum soll ich denn das Grab nicht mit Gewalt öffnen, Mr. Hiltz? Warum nicht, du Trottel? Du hast wohl noch nie vom Grabräuberfallen gehört, wie? Grabräuberfallen? Echt? Und die alten Pharaone waren nicht so auf den Kopf gefallen wie du. Aber, Chef... Ja. Vielleicht tritt gleich ein giftiges Gas aus. Oder Schweine fallen auf uns drauf. Oder ein Messer schießt von oben runter. Was weiß ich. Das sind bestimmt Übertreibungen. Von wem? Guck dir doch mal die Wagen da vorne an, Graf. In Bilderschrift wird dir gezeigt, was denen passiert, die unbefugt eindringen. Was? Ich sehe da nur einen Totenschädel. Eben. Mir gefällt aber mein Kopf so, wie er jetzt ist. Jetzt geht mir ein Licht auf. Sie denken, der Totenkopf, das heißt Gefahr. Und? Darauf möchte ich weg. Aber ich habe schon eine Idee. Wir besorgen uns einfach einen Führer und überlassen es dem, das Grab zu öffnen. Bravo, Chef. Schicken wir den in den Ring. Komm, sei gut. Die Fackeln lassen wir hier stehen. Wir sind ja gleich wieder zurück. Gut, Boss. Ach, diese gemeinen Kerle. Ja. Beeilt euch. Wir müssen das Papyrus gefunden haben, bevor sie wieder zurück sind. Genügend Licht zum Suchen haben sie uns ja dagelassen. Das Grab hat 4 glatte Säulen und Wandmalereien auf beiden Seiten. Linda, ja? Nehmen Sie sich die Wandmalereien vor. Mhm. Der Professor und ich, wir untersuchen die Säulen. Einverstanden. Gut, Flo. Hier ist nichts. Hier einfach nicht. Nein. Leider. Verflixt. Was ist eigentlich mit der Steinfigur oben auf dem Sarg? Diesem riesigen schwarzen Hund? Ja, ich könnte hochklettern und dort suchen. Wisst ihr, es könnte wirklich sein, dass wir das Grab öffnen müssen. Frag sich nur wie. Wozu ist eigentlich dieser Speergut? Ich meine hier, direkt vor dem Sarg. Keine Ahnung. Merkwürdig. Ist das nicht eine gewaltige Kette, die von ihm aus ins Grab führt? Ob sich der Speer wohl bewegen lässt? Linda, was machen Sie da? Nichts. Ich zieh nur bei all dem Speerding hier. Stein. Offen. Ja, die Kette hat den Sargdeckel mitsamt der Steinfigur hochgezogen. Ich klettere hoch und schaue hinein. Gut schon. Aber beeilen Sie sich, wir haben bestimmt nicht mehr viel Zeit. Keine Sorge. Seien Sie vorsichtig. Ja, ja. Bin ich schon oben. Linda, reichen Sie mir doch bitte eine Fackel hoch. Hier. Danke. Ja und was sehen Sie, Joe? Ein Skelett. Da liegt ein Skelett im Grab. Und sonst nichts? Nein. Doch. Halt. Unter dem Skelett da. Da schimmert was. Ja? Es ist, eine Rolle. Sie ist weiß. Das Papyrus. Scheint so. Ich klettere in den Sarkophag und hole es raus. Aber seien Sie vorsichtig, Kron. Bin ich. Keine Sorge. Ich hab's schon. Was ist das für ein Geräusch? Nein, der Deckel. Er senkt sich wieder. Klettern Sie raus, Joe. Schnell. Professor, wir müssen den Spiel noch einmal nach unten drücken. So wie eben. Nein, das geht nicht. So, um Himmels Willen, retten Sie sich. Zu spät. Der Deckel ist zugefallen und die Kette gerissen. Der Fluch des Pharaos. Wer weiß, ob sich das Grab jemals wieder öffnen lässt. Und was ist mit Joe? Joe, das darf einfach nicht wahr sein. Aber, Linda, du weinst zu früh. Joe. So schnell wirst du mich nicht wieder los. Ich bin in letzter Sekunde dort drüben rausgesprungen. Hast du das denn nicht gesehen? Nein. Ja, ich auch nicht. Das Papyrus habe ich auch gerettet. Ausgezeichnet. Gehen wir lieber ins helle Sonnenlicht und schauen es uns da an. Ja, kommen Sie. Das Du gefällt mir eigentlich besser. Komm, Linda. Ja. Endlich wieder frische Luft. Hier ist das Papyrus. Seh doch, diesmal ist ein Vogelkopf drauf mit einem langen Schnabel. Könnte ein Ibis sein. Ja. Richtig, Joe. Das ist Tod, der Gott der Weisheit. Und der Ort, wo das Kreuz ist. Geben Sie mir mal die Lupe, Joe. Ja, Moment. Hier. Danke. Ja, das... Es ist in der Nähe von... Hey! Was machen Sie da? Oh je, da kommt Mr. Hates mit seinem Handlanger und einem arabisch gekleideten Mann. Stecken Sie das Papyrus ein, Professor, rasch! Ist schon erledigt. Und jetzt los, rennen wir so schnell wie möglich zurück zum Flugzeug. Halt! Stehen bleiben, habe ich gesagt! Doch die drei Freunde denken gar nicht daran. Ohne zu zögern stürzen sie zwischen den Gräbern davon. Die drei Männer verfolgen sie, laut schimpfend und schreiend. Im tiefen Sand gerät vor allem der Professor immer wieder ins Stolpern, rafft sich aber auf und rennt weiter. Endlich entdecken sie etwas silbrig Glänzendes in einiger Entfernung. Das reitende Flugzeug. Auch Billy muss sie erspäht haben, denn er startet die Motoren. Und als sie an Bord springen, hebt er sofort. Unter ihnen bleibt ein wütend mit den Armen rudelnder Mr. Hayes zurück. Wieder in Luxor gönnen sie sich nur eine kurze Verschnaufpause. Dann machen sie sich mit ihrem Expeditionsmobil auf zu ihrem nächsten Ziel. Bei Sonnenuntergang haben sie es fast erreicht. Sie schlagen ihr Zelt auf und unterhalten sich noch lange am Lagerfeuer. Sie ahnen nicht, dass sie dabei belauscht werden. Noch eine Tasse Tee, Linda? Oh ja, gern, Professor Atticus. Danke. Bitte. Ein wundervoller Sternenhimmel. Ja, märchenhaft schön. Was uns wohl morgen erwarten wird? Na, ganz einfach, Linda. Wir werden auch noch das letzte Papyrus aufspüren. Und dann? Dann wissen wir endlich, wo sich der magische Ramses-Rubin befindet. Wir holen ihn und bringen ihn ins Museum. Und ich schreibe eine Reportage darüber. Psst. War da was im Gebüsch? Bestimmt nur ein Tier. Wird wohl so sein. Oh, Zeit für mich schlafen zu gehen. Ja, es ist spät, ich werde auch schlafen gehen. Gute Nacht, meine Freunde. Ja, geht nur schlafen. Und morgen gibt es ein böses Erwachen für euch. Yeah. Denn mit uns habt ihr nicht mehr gern. Ja, wie dumm. Sie kriechen in ihr Zelt und ahnen nicht. Warum überfallen wir sie nicht einfach jetzt? Ja, wozu? Reine Zeitverschwendung. Der Professor soll uns auch noch zu dem letzten Papyrus führen. Klasse, Chef. Dieser Edelstein gehört mir. Der wird niemals in einem Museum ausgestellt. Mr. Hayes, Sie sind wirklich unschlagbar. Ja. Aber auch wie Sie es geschafft haben, die Spur dieser Typen wiederzufinden. Dabei dachte ich schon, wir hätten das Spiel verloren. Unsinn. So schnell gebe ich nicht auf. Ein Trinkgeld hier, etwas Bestechung dort. Und ich bekomme alles, was ich will. Ja. Gehen wir auch schlafen? Denn morgen müssen wir in Bestform sein. Ja, und dann werden Sie Ihr blaues Wunder erleben, nicht wahr? Gute Nacht, Chef. Gute Nacht. Bye. Bei Sonnenaufgang brechen Joe, Linda und der Professor auf. Immer wieder studieren sie Kompass und Karte. Und endlich, endlich Stunden später, finden sie den Ort, der auf dem Papyrus angegeben ist. Staunend stehen sie vor einer gewaltigen Sphinx. Doch viel Zeit bleibt ihnen nicht, das Bauwerk zu bewundern, denn ein unerwartetes und sehr verdächtiges Geräusch lässt sie aufhorchen. Da kommt noch ein Wüstenfahrzeug, das kann doch kein Zufall sein. Garantiert nicht. Oh, was für ein Glück! Joe Freeman, Professor Articus und die reizende Reporterin. Wollen Sie etwa auch diese wunderschöne Sphinx besichtigen? Das überrascht Sie doch nicht wirklich, oder? Machen Sie lieber, dass Sie mit Ihrem Komplizen weiterkommen, Mr. Hayes. Aber nicht so hitzig, junger Freund. In diesem Land kann jeder die Pharaonengräber besichtigen. Stimmt, schreiben Sie zu. Aber gewiss, Mr. Hayes. Sehen Sie? Ich habe sogar meine Filmkamera dabei. Ich kann Ihnen noch den Film zeigen, wenn Sie wollen. Sie scheinheiliger Gangster, Sie! So, lass ihn doch. Ach. Wir werden ihn einfach überlisten und ihm das Papyrus vor der Nase wegschnappen. Linda hat recht. Kommen Sie, Joe. Na gut. Mr. Hayes, nur zu Ihrer Information. Wir werden uns jetzt die sitzende Götterfigur dort links ansehen. Vielleicht nehmen Sie sich ja den Kopfschmuck der Sphinx vor. Den Kopfschmuck? Da oben wäre wirklich ein gutes Versteck. Aber wieso verraten Sie mir das? Man hilft sich doch, wo man kann. Aber Professor... Das, Zweiboots, du kletterst da hoch. Ich bin doch nicht schwindelfrei, Boss, und ja, überhaupt... Das Ding ist mir unheimlich. Ist das nun ein Löwe oder ein Mensch? Egal, jedenfalls ist es auch spannend. Und der kann dir nichts tun. Aber... Kein Aber. Los, wir schauen mal nach, wo es am leichtesten hochgeht. Wenn es sein muss... Vorsicht, Mr. Hayes! Hier hat sich ein Loch am Boden geöffnet. Was ist denn das? Wie geht da? Lauter Schlangen. Diese Art Falle kennen wir doch schon. Wir sehen ja wirklich giftig aus. Was war das? Ist hier etwa auch eine Schlange? Selbstverständlich. Im Rucksack des Professors. Was? Nun jagen Sie Linda doch nicht so einen Schrecken ein, Joe. Oh. Meine Kobra Cleopatra ist völlig harmlos. Harmlos? Eine Kobra? Mhm. Naja, ich muss sie hoffentlich nicht streicheln. Ich bin oben, Mr. Hayes. Und nun, ich sehe nur Sand und Steine. Dummkopf! Hilf mir hoch! Ja, Boss. Ich will lieber selbst nachsehen. Gut, Boss. Da oben können Sie gar nichts finden. Diese Sphinx ist nämlich erst viel später erbaut worden. Nein, wir müssen uns die wirklich alten Teile dieser Anlage ansehen. Den Obelisken dort zum Beispiel. Kommt mit. Hier lang, die steinerne Rampe hoch. Oh, gewaltig. Erst wenn man davor steht, merkt man, wie hoch der Obelisk ist. Voller Hieroglyphen. Oh, ich glaube, wir haben etwas entdeckt. Hier unten steht der Name Tod. Tod? Ist das nicht der Gott, der auf dem dritten Papyrus abgebildet ist? Dieser Ibis? Ganz genau. Diesen Obelisken müssen wir unter die Lupe nehmen. Hier oben ist nichts. Überhaupt nichts zu finden. Ja, hab ich mir gleich gedacht. Die wollten uns bloß reinlegen. Ach, ja, die zwei hätte ich ja fast vergessen. Wenn ich nur etwas mehr Zeit hätte. Das Versteck muss hier irgendwo sein. Okay, Professor. Sie suchen weiter und wir lenken die beiden Gangster ab. Ich habe auch schon eine Idee, wie. Soll ich das Dynamit holen, Chef? Ich könnte hier alles in die Luft sprengen und wir suchen in den Trümmern weiter. Ich hätte beinahe Lust dazu. Mach schon, wir klettern wieder nach unten. Los. Ja. Hör zu, Linda. Sie sind bestimmt gleich hier. Siehst du den flachen Stein dort, der so komisch herausragt? An der Seite zwischen den Füßen des Sphinx? Ja. Sonderbar. Sieht fast aus wie ein Hebel. Ah, genau. Wir tun jetzt so, als hätten wir dort etwas entdeckt. Ah, verstehe. Das macht sie neugierig und hält sie dem Professor vom Leib. Du hast es erfasst. Mhm. Sie kommen. Oh, Joe, wir haben es entdeckt. Das müssen wir gleich dem Professor erzählen. Vielleicht lässt sich das Grab sogar hier öffnen. Psst, mein hört's mit. Oh, ich habe Sie gar nicht kommen gehört, Mr. Hayes. Wir sprachen gerade über die Rückseite der Sphinx. Binden Sie mir doch keinen Bären auf. Sie haben ganz woanders hingeschaut. Nämlich auf den Stein da. Auf den Hebel? Hm. Oh, Joe, wie konnte ich das jetzt nur verraten? Sei still, Linda. Oh, zu spät. Sly Boots, Herr Boss. Du versuchst, den Steinhebel zu bewegen. Okay, Chef. Ein Kinderspiel bei meinen Muckeln. Ein Moment, ja? Sly Boots. Was ist ich was? Stelle mich lieber vor die Sphinx. Doch, da scheint es mir sicherer. Mhm. Sicherer? Chef? Wieso? Ich meine, dort kann ich alles genau beobachten. Ich gebe dann das Kommando, wenn es losgehen kann. Gut, Boss. Ich hoffe, wir haben keinen Fehler gemacht. Mr. Hitz unabsichtlich auf die richtige Spur gebracht. Aber der Professor meinte doch... Achtung! Sei gut! Ja. Yeah. Jetzt! Jawohl! Chef! Nicht! Hier schon! Blix, sie bewegt sich nicht einen Zentimeter. Ich glaube, da haben wir uns umsonst Sorgen gemacht. Blöder Hebel. Was? Und wenn ich ihn nach hinten drücke? Genau, mach doch. Soll ich etwas helfen? Ich glaube, er hat sich ein Stück bewegt, Boss. Gut. Hurra! Es klappt! Das hätte ich mich erschlagen. Was? Was war denn das, Joe? Unglaublich. Der Hebel hat einen ganzen Teil des Grabes einfach hinauskatapultiert. Aber da sind doch nicht nur Steine durch die Luft geflogen. Was? Nein, da war noch etwas. Etwas beinahe Albtraumartiges. Aber was? Sly Boots, wo bleibst du? Ja. Ich ersticke gleich unter dieser scheußlichen Mumie. Da haben wir die Antwort, Linda. Begraben unter einer Mumie. Was tut er mir leid? Sly Boots. Boots. Befrei mich endlich von diesem Monsterwesen. Ja, Boss, ich komm ja schon. Hält mich ganz schön. Schöner Frau. Freu mich? Sieh doch, Joe. Der Obelisk. Hallo. Er steht plötzlich schief. Ja. Oh, Linda! Komm schnell! Was sagt ihr dazu? Das versteckt. Großartig, ja. Professor Articus. Sie haben es gefunden. Ja. Wenn man diesen grauen Stein bewegt, hebt sich der ganze Obelisk ein Stück. Und hier, wie in einem Kasten liegt es. Das Papyrus. Ja. Mach doch ein bisschen schneller. Beeil mich schon, Boss. Meine Arbeit gefällt mir immer weniger, Boss. Noch sind Sie beschäftigt. Schnell, laufen wir zum Expeditionsmobil zurück. Halt, hier. Tu doch was, Sly Boots. Die fahren weg. Sie müssen das Papyrus davon tragen. Stopp! Hier geblieben! Das ist ein Befehl! Haben Sie wohl überhört, Boss? Aber hier entkommt mir nicht! Der Ramses ruft Sie, gehört mir! Während der rasanten, holprigen Fahrt studieren Joe, Linda und der Professor so gut es geht das Papyrus. Es zeigt einen Falken, den Gott Horus. Und der trägt auf der Abbildung oben in seiner Goldmaske den Rubin. Das Kreuz, meint der Professor nach einigem Nachdenken, weise in die Nähe von Kairo, in die alte Hauptstadt des Reiches, nach Memphis, dort, wo sich die berühmtesten Könige krönen ließen. Ohne Pause zu machen, erreichen sie Memphis. Immer wieder vergleicht der Professor Kompass und Papyrus, aber sie finden den angegebenen Ort nicht. Schließlich haben sie das Gefühl, sie fahren im Kreis. Als es dunkel wird, geben sie erschöpft die Suche auf. Bei Sonnenaufgang weckt ein Aufschrei von Linda die beiden Männer. Im Morgengrauen liegt eine riesige Tempelanlage vor ihnen. Staunend betrachten sie die herrlichen Wandmalereien, die Obelisken und die Grabstelen. Etwas zögernd gehen Linda und der Professor auf das gewaltige Tor zu. Gerade haben sie es betreten, da reißt Joe Freeman sie in letzter Sekunde zurück. Liebe Güte, das war aber knapp. Beinahe hätten uns die Steine erschlagen. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso sie plötzlich herunterfallen konnten. Das ist sicher ein fein ausgeklügelter Steinschlagmechanismus. Ja. Darin waren die alten Ägypter Meister. Bewundernswert! Ich kann Ihre Begeisterung nicht so ganz teilen, Professor. Ich auch nicht. Was lauert hier noch auf uns? Klettern wir über die Steine und sehen nach. Oh Gott, hier in der Nische, das Stephen-Skelett. Und auf der anderen Seite noch eins. Achtung, das hier kippt. Oh, jetzt sind es Knochen. Was für ein Empfang. Seltsam. Hier ist quer über den Weg eine Eisenkette gespannt. Was? Eine Eisenkette? Ja, genau. Nicht berühren, Linda. Auf gar keinen Fall berühren. Okay. In Ordnung, Professor. Tretet einige Schritte zurück. Zum Glück habe ich immer meine alte Schaufel dabei. Den Rucksack befestigt, die brauche ich jetzt. Passt genau auf, was passiert. Ich berühre jetzt mit der Schaufel die Kette. Sie war an einer riesigen Axt befestigt. Oder an einer Hellebarde. Mann, oh Mann. Wenn uns das Ding getroffen hätte. Oh, wie hast du denn? Diese Klinge hier. Die ist messerscharf. Kommt weiter, sonst verlässt mich noch ganz der Mut. Hier sind rechts und links Grabkammern. Ja, die können wir vielleicht später noch erforschen. Zuerst untersuchen wir den hintersten und geheimsten Teil der Grabanlage. Gut. Joe, kannst du mal hier herüberleuchten? Ja, mach ich. Noch ein Stück weiter nach vorne. Ja, gut. So ist gut, ja. Ich glaube, wir sind angekommen. Ja, daran besteht nicht der geringste Zweifel. Was für ein gewaltiger offener Raum. Und habt ihr schon die zwei steinernen Krokodilswächter gesehen? Hier. Seht ihr? Tatsächlich, die muss ich aus der Nähe betrachten. Nicht zu glauben, die tragen Steinplatten, in die Inschriften geritzt sind. Und können Sie sie entziffern, Professor? Aber klar. Ja, Sie haben alle mit Ramses und seinem magischen Rubin zu tun. Und dahinter, diese zwei riesigen sitzenden Menschenfiguren mit dem Hundekopf. Ist das wieder... Richtig, Linda, das ist wieder Anubis, der Totengott. Und dazu passt auch, dass die beiden Figuren rechts und links von einem Skelett thronen. Aber wo ist nun der Rubin? Vielleicht müssen wir uns das Skelett mal aus der Nähe ansehen. Los, kommt mit! Linda, nicht so schnell, warte! Sie ist weg. Und das Skelett auch. Aber sehen Sie doch, Joe... An ihrer Stelle steht jetzt ein durchsichtiges Gefäß. Und darunter, das ist der Rubin. Der Rubin? Und was ist mit Linda? Linda, wo bist du? Hier, hinter der Wand. Das Skelett hat sich mit mir gedreht. Gedreht? gedreht. Die Wand lässt sich drehen. Dann versuchen wir das doch nochmal. Das verschließt mich. Linda taucht mit dem Skelett auf. Und dafür ist nun Joe verschwunden. Und der Rubin. Was für ein Schreck. Mir wackeln die Knie. Ich muss mich erst mal setzen. Ja, tun Sie das. Dort auf dem Krokodilswächter haben Sie es bequem. Gut. Gut, dass ich sitze. Ja, schön und gut, aber wie bekommen wir nun Joe und den Rubin zurück? Gute Frage, Professor. Mr. Hanks und sein Komplize. Hey, was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich los. Ich sage Ihnen eines, Professor. Hier weg. Schaffen Sie den Rubin wieder her. So schnell wie möglich. Sonst geht es dieser jungen Dame hier schlecht. Ja, sehr schlecht. Joe, hilf mir. Sie hat bereits meine Pistole im Rücken. Und das Ding ist geladen. Professor, das hier ist eine geheime Drehtür. Sie müssen dem Skelett einen Stoß geben. So, so. Verstehe. Aber treten Sie dabei nicht auf die Steinplatte, auf der das Skelett steht. Sonst drehen Sie sich mit. Aha. Ein Stoß nicht auf die Steinplatte treten. Wird erledigt. Was für ein Auftritt. Joe Freeman und mein Rubin. Zwei Boots, hol mir den Edelstein. Nein, Joe, nein! Du darfst ihm den Stein nicht geben. Wir haben so lange danach gesucht. Spielen Sie lieber nicht die Heldin, Mädchen. Bin gleich wieder da, Chef. Los, ehrliche Rubin. Hier, aber lassen Sie Linda frei. Hier ist der Rubin, Mr. E. Ja, eigentlich. Der Ramses Rubin. Nun gehört er mir. Für immer. Diese Jagd habe ich gewonnen. Komm, Schleimhut. Wir gehen. Und euch drei hier war ich. Folgt uns ja nicht. Sonst müssten wir unsere Pistolen benutzen. Ja. Ein guter Spieler weiß, wann er verloren hat. Ja, sehr gut, Chef. Und ich merke. Dann bin ich wohl keine gute Verliererin. Ich bin schrecklich enttäuscht. Ich auch. Der Ramses Rubin in der Hand dieses Gangsters. Ein fürchterlicher Gedanke. Kann man wohl sagen. Augenblick mal. Was steht denn hier in dieser dunklen Ecke? Ein Sarkophag. Ganz schwarz. Und ohne jeden Schmuck? Oder doch nicht? Da liegt etwas drauf. Genauso schwarz. Das ist Kleopatra. Da kommt die Ecke. Hey, Joe, Linda, helft mir, den Deckel zu öffnen. Machen wir. Das gibt's doch nicht. Da liegt ja noch ein Rubin. Aber diesmal der echte. Kleopatra war klüger als wir. Kaum zu glauben, eine erstaunliche Schlange. Dann sollte der andere Stern nur von dem echten hier ablenken. Richtig. Dabei hätte ich selbst drauf kommen müssen. Der schwarze Sarkophag war der Hinweis. Er steht für die Nacht. Und der Rubin mit seinem hellen Glanz für den Tag. Ja, Licht und Schatten, hell und dunkel gehören zusammen. Auch die Augen von Horus, dem Falkengott, sind Sonne und Mond zugleich. Und wenn wir uns nun täuschen und doch der andere Rubin der echte ist? Das werden wir wissen, wenn ich den Stein heraus. Jetzt. Wie hell es plötzlich ist. Der ganze Tempel ist auf einmal in ein rotes Licht getaucht. Das ist der Beweis. Nur der echte Ramses-Rubin kann so leuchten. Bringen wir diesen Rubin nun endlich an seinen alten Platz zurück. Ja. zur Mumie Ramses IV. Vielleicht entfaltet er dort wieder seine volle magische Wirkung. Die Heimreise unserer drei Abenteurer steht unter einem glücklichen Stern. Oder soll man sagen, unter dem Schutz eines bestimmten Edelsteins? Als der Ramses-Rubin dann endlich im Museum ausgestellt wird, sorgt das für großen Wirbel. Die Besucher drängen sich nur so in dem kleinen Museum. Alle sind fasziniert von dem strahlenden Glanz des Rubins. Joe und Linda aber sitzen kurze Zeit später gemeinsam vor dem Kamin in Joes Arbeitszimmer und lesen Zeitung. Immer noch Berichte über die sensationelle Wiederentdeckung des Ramses-Rubins, wie es hier heißt. Ach ja? Über unser Abenteuer in Ägypten, in allen Einzelheiten. Sogar ein Foto von Kleopatra ist dabei. So. Hallo? Was steht denn hier? Ach, das gibt's doch nicht. Was denn, Joe? Na, hör dir das an. Wie wir auch aus sicherer Quelle wissen, haben sich heute Joe Freeman, der bekannte Abenteurer, und Linda Lovely, unsere tüchtige junge Reporterin, verlobt. Und Joe, stimmt die Nachricht etwa nicht? Doch, aber woher diese Zeitungsleute das nun wieder wissen? Moment mal, ich schau mal nach, wer diesen Bericht geschrieben hat. Joe, das ist nicht nötig. Na, bitte, hier steht der Name. Linda La... Linda? Du? Tja. Also wirklich, Linda, du bist immer noch eine lästige Reporterin. Aber das muss man dir lassen, deine Meldung stimmt. Mhm, genau. Und an unserer Verlobung war der magische Ramses-Rubin bestimmt beteiligt. Bestimmt. Naja, ein Glück, dass du nun mich hast. Wieso? Ganz einfach. Bei den vielen Abenteuern, in die ich mich stürze, geht dir der Stoff für spannende Reportagen nie aus. Besonders dann nicht, wenn ich die Abenteuer gleich miterlebe. Wie wahr. Das ist zwar manchmal gefährlich, aber niemals langweilig. Da hast du wohl recht.